Erster alle, die Durst haben, kommt zum Wasser. Kauft Essen, wenn ihr kein Brot habt. Kauft Getreide, Wein und Milch ohne Geld. Zweiter, warum gebt ihr Geld aus für nichts? Warum werdet ihr nicht satt? Hört auf mich. Dann esst ihr Gutes. Ihr werdet zufrieden sein. Dritter, hört zu und kommt zu mir. Hört, damit ihr lebt. Ich mache einen ewigen Bund mit euch. Das sind die guten Dinge für David. Vierter, ich habe ihn zu einem Zeugen für die Völker gemacht. Er ist ein Anführer für viele Länder. Fünfter, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst. Leute, die dich nicht kennen, kommen zu dir. Das ist wegen Jahwe, deinem Gott. Er hat dich wichtig gemacht. Sechste, sucht Jahwe, wenn er da ist. Ruft ihn an, wenn er nah ist. Siebter, der schlechte Mensch soll seine schlechten Wege lassen. Der böse Mensch soll seine bösen Pläne lassen. Er soll zu Jahwe zurückkehren. Jahwe wird Mitleid haben. Er wird viel vergeben. Achter, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken. Eure Wege sind nicht wie meine Wege. Das sagt Jahwe. Neunter, der Himmel ist viel höher als die Erde. So sind auch meine Wege höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Zehnter, Regen und Schnee fallen vom Himmel. Sie gehen nicht zurück. Sie machen die Erde nass und fruchtbar. Sie lassen Pflanzen wachsen. Sie geben Samen und Brot zum Essen. Elfter, so ist auch mein Wort, das ich sage. Es kommt nicht ohne Erfolg zurück. Es tut, was ich will. Es erfüllt seinen Zweck. Zwölfter, ihr werdet fröhlich gehen. Ihr werdet in Frieden geführt. Die Berge und Hügel werden sich freuen. Alle Bäume auf dem Feld werden klatschen. Dreizehnter, statt Dornen wachsen Zypressen. Statt Brennnesseln wachsen Myrten. Das ehrt Jahwe. Es ist ein ewiges Zeichen.